August Kubizek, Adolf Hitler, mein Jugendfreund. Ungekürzte Sonderausgabe 2002, Leopold Stocker Verlag, Graz. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2009. Vorwort. Im Jahre 1951 wurde unser Verlag auf den damals 62-jährigen Stadtamtsleiter von Efferding in Oberösterreich und vormaligen Theaterkapellmeister August Kubizek aufmerksam gemacht, der in seiner Jugendzeit einige Jahre mit Hitler in engstem Kontakt gestanden hatte. Dass einer Aussage Kubitscheks große Bedeutung für die Geschichtsschreibung über den Diktator zukommen musste, lag schon deshalb auf der Hand, weil er einerseits der einzige Jugendfreund Hitlers gewesen ist und andererseits gerade die Erlebnisse in der Entwicklungszeit das Wesen des Menschen in hohem Maße beeinflussen. Zudem gewinnen die Grundzüge des Charakters in diesem Lebensstadium die erste zarte Kontur. Und nach diesen Grundzügen müssen die Forscher suchen, wenn sie Hitlers späteres Wirken als Politiker und Staatsmann erklären wollen. Aus dieser Einsicht bat der Verlag August Kubizek, zur Feder zu greifen und nach bestem Wissen die ferne Zeit schriftlich einzufangen. Oberstes Gebot sollte für ihn die Wahrheit und nur diese sein, ihr allein hatte er zu dienen. Charakterlich konnte Kubizek voll vertraut werden. Er war ein Idealist, der alle Angebote Hitlers nach 1938 als Stadtamtsleiter auszuscheiden und ins Musikleben an führender Stelle zurückzukehren, höflich, aber entschieden abgelehnt hatte. Als aber Hitlers Stern zu sinken begann, trat Kubizek, der dem Nationalsozialismus innerlich fernstand, der Partei bei, weil er seine Treue zum Jugendfreund vor allem in schweren Zeiten unter Beweis stellen wollte. Nach reiflicher Überlegung und Selbstprüfung verfasste Kubizek das Manuskript, das 1953 als Buch erschien und ungeheures Aufsehen erregte. Es wurde in mehrere Sprachen übersetzt, Englisch, Französisch, Spanisch und eine amerikanische Lizenzausgabe, auszugsweise in der Weltpresse nachgedruckt und in der Folgezeit von den Historikern stark in Anspruch genommen. Als Kubizek am 23. Oktober 1956 starb, hatte sich seine Darstellung international durchgesetzt. Die in manchen Publikationen geäußerte Behauptung, dass zwischen dem Autor August Kubizek und dem Hauptarchiv der NSDAP im Jahre 1938 Richtlinien für eine Niederschrift seiner Erinnerungen vereinbart worden sein sollen, entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. Dem Verlag ist eine Vereinbarung zwischen Kubizek und dem Hauptarchiv nicht bekannt geworden. Die Witwe nach Kubizek schreibt uns dazu, dass ihr Mann nie im Hauptarchiv in München gewesen sei. Außerdem bedeutet der Hinweis auf einen Auftrag noch keineswegs, dass Kubizek schon damals seine Erinnerungen fixierte. Weitaus entscheidender ist noch, dass das Wesen Kubizeks sich keineswegs dafür eignete, nach Richtlinien zu schreiben. Auf Seite 294 des Buches betont er ausdrücklich, dass er bei der Niederschrift von niemandem beeinflusst oder beauftragt worden sei. Da der Autor nicht mehr lebt und seine Aussagen dokumentarischen Wert besitzen, versteht es sich von selbst, dass die vorliegende Auflage gegenüber den früheren unverändert geblieben ist. Juni 1966, Leopold Stocker Verlag. Zur vierten Auflage. In Anbetracht des anhaltenden, bedeutenden Interesses auch bei Wissenschaft, Forschung und insbesondere Publizistik, die das vorliegende Werk als authentische Grundlage ausführlichst, so zum Beispiel in den letzten Publikationen von H. Joachim Fest, Werner Maser und Robert Payne zitieren und als Drehbuchvorlage für die Fernsehfilmproduktion des ORF und ZDF »Ein junger Mann aus dem Innviertel« verwenden, entschloss sich der Verlag zu einer vierten Auflage. Diese konnte überdies mit neuem Bildmaterial, das freundlicherweise von der Witwe des Autors zur Verfügung gestellt wurde, ergänzt werden. Februar 1975, Leopold Stocker Verlag.